Werde ich zu einem Werwolf. Yeah. Okay. Sonny's back on block. Werde ich zu einem Werwolf. Aha. Um Mitternacht werde ich zu einem Werwolf. Um Mitternacht werde ich zu einem Werwolf. Ich bin ein Albaner, ich geb dir ein Medienbomb, das ist echt ein Versager. Komm zurück in meiner Hut, und du wirst wiedersehen, Albaner macht dich jetzt kaputt. Ein Schlag in dein Gesicht, du Hurensohn, deine Mutter ist ne Bitch, ich weiß, dass sie jetzt wohnt. Lederjacke, Air Max, Cordon, Sport, Massenmord. Junge, ich bin sehr frech, ich fick jetzt dein ganzes Dorf. Kein Molotov, du kriegst ein Headshot. Junge, du denkst immer wieder, du bist die Red Joe. Das reicht nicht in dein Gesicht, Junge, komm zurück. Ich ficke deine ganze Family, Stück für Stück. Das nennt man nicht Glück, denn ich bin ein Ausländer. Ich bin ein krasser G, genau wie ein Draufgänger, Faustgeber. Es gibt nicht nur einen Song, da kann wir wieder losgehen, denn du hast diesen Gong. Ich rauch nicht deine Zigaretten, ich bin nicht Raucher. Ich scheiß auf deine Zigaretten, denn ich fick dauernd. Keine Bitch lauernd, such mir eine. Jeder kommt vorbei, den ich zähle meine Scheine, ich seh dich ganz alleine, steig in mein Benz rein. Alle Neider da draußen, guck mal wie die Fans weinen. Das ist G-Style, eine Faust in dein Gesicht. Junge, das ist Robo City, diese Stadt, die dich jetzt fickt. Deine Leiche wird verbrannt wie der Teufel. Ich nehme deine Asche und steck es in meine Beute. Deine Mutter sucht dich mit dem Streifenwagen. Ich sag, ich habe ihn verbrannt, er steckt im Leichenwagen. DNS-Kontrolle, negativ. Der Junge nimmt einen Zug, dieser Neger fliegt und der Neger siegt. Guck, das ist nicht Schachmatt, mein Hund zerfetzt sich genau gleich wie ein Flachball. Das ist nicht Karneval, ich hab ne harte Schale. Ich bin kein Politiker, denn ich treff nur harte Wale. Ich treff nur harte Wale, ich bin ein Kanake. Ich treff nur harte Wale, ich bin ein Kanake. Ich treff nur harte Wale, ich bin ein Kanake. Ich bin ein Kanake, ich bin ein Kanake. Ich treff nur harte Wale, ich bin ein Kanake. Ich treff nur harte Wale, ich bin ein Kanake. Ich treff nur harte Wale, ich bin ein Kanake. Ich bin ein Kanake, ich bin ein Kanake. Du hast ne kleine Macke, du kommst nicht ganz gut drauf. Guck mal rum, die Welt dich zerstört dich wie ne Gänsehaut. Ich hab nicht Gänsehaut, ich hab nur ne Gangsterbraut. Ich schau mich um und seh, wie meine Gangster hauen. Ich bin ein ganz großer G, wie mein Gangster-Sound. Verbeug dich, Junge, ich bin dein Prinz, dein Kaiser. Ich rede mit dir, du Sohn, bleib mir leiser. Ich mache diesen Song für mein Wegverweiser. Für mein Wegverweiser, für mein Wegverweiser. Für mein Wegverweiser, für mein Wegverweiser. Worte. 1, 2 oder 3, letzte Chance.